Es ist 22 Uhr, hier ist NDR 3. Wir müssen über die Schönheit der Erde wachen. Sie hören einen Beitrag von Joachim Campe über die heutige Ökologiediskussion im Spiegel der Viktorianischen. Es ist an uns, an jedem von uns, über die Schönheit der Erde zu wachen. Ein großes Thema, gewiss. Denn wir müssen dabei alles bedenken, was die Umwelt des menschlichen Lebens ausmacht. Aber wir können dem nicht entgehen, selbst wenn wir möchten. So lange jedenfalls nicht, wie wir am Fortschritt der Zivilisation teilhaben wollen. Das bedeutet Gestaltung und Umgestaltung der gesamten Erdoberfläche nach menschlichen Bedürfnissen. Mit Ausnahme vielleicht irgendwelcher entlegener Wüstengebiete. Diese Sätze finden sich in einem Vortrag, den William Morris, Ökologe, Lyriker und erfolgreicher Geschäftsmann, vor fast genau 100 Jahren hielt. Sein Appell klingt erstaunlich modern. Er entspricht kaum unserem Bild vom viktorianischen Zeitalter, dem Bild einer überholten Epoche, bigott und engstirnig fortschrittsgläubig. Einsicht in ökologische Probleme ist jedoch kein Privileg unserer Zeit, wenn sich auch unsere Aspekte erweitert haben. Wir würden nicht mehr wie Morris Wüsten und Eisregionen aus unseren Überlegungen ausklammern. Manche Wissenschaftler beziehen sogar den Weltraum mit ein, vor allem im Hinblick auf die Entwicklung neuartiger Technologien zur Nutzung von Sonnenenergie. Das Prinzip, das Morris formuliert hat, behält nichtsdestoweniger seine Gültigkeit. Auch wir müssen heute unsere Umwelt aktiv nach menschlichen Bedürfnissen gestalten. Morris war nicht der Einzige, der solche Forderungen erhob. Die Skepsis gegenüber der Industriegesellschaft, die Skepsis gegenüber der liberalen Wirtschaftsordnung hatte etwa seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts zugenommen. Die viktorianische Ökologiediskussion ist eines ihrer Resultate. Die Ökonomen der Aufklärung waren noch optimistisch gewesen. Sie hatten angenommen, Wirtschaft gleiche einem natürlichen System. Es korrigiere sich stets von selbst. Man musste nur dem freien Spiel der Kräfte, dem Wettbewerb Raum geben, dann waren keine Eingriffe von außen mehr nötig. Die Konkurrenz zwang Handwerker, Kaufleute und Bankiers, sich korrekt zu verhalten. Der unseriöse Geschäftsmann würde unweigerlich seine Kunden verlieren. Auch die Begierde nach Luxus und Bequemlichkeit hatte ihre adäquate Bestimmung im System der politischen Ökonomie gefunden. Wer Paläste baut, schafft Arbeitsplätze. Traditionelle moralische Überzeugungen und ökonomische Gesetzmäßigkeiten verwiesen aufeinander. Es war die unsichtbare Hand Gottes, die diesen komplizierten Mechanismus eingestellt hatte. Scheinbar wie eine Präzisionsuhr. Der Glaube an diese Harmonie war im viktorianischen Zeitalter vergangen. Die Industrialisierung hatte Probleme aufgeworfen, die es vorher nicht gegeben hatte. Das Wirtschaftssystem war offenbar keine für die Ewigkeit regulierte und programmierte Maschine, sondern Produkt von Arbeit. Umso mehr bedurfte es der menschlichen Aufmerksamkeit und eingreifender Aktivität, gerade im ökologischen Bereich. Die viktorianische Diskussion erinnert in ihrer radikalen Zuspitzung an die gegenwärtige Diskussion in der Bundesrepublik. Manche These, auch manche provozierende These, ist so ähnlich schon einmal gedacht worden. Auch in der viktorianischen Ära gab es eine tiefgreifende Krise des Bewusstseins. Die alten moralischen Werte und die Gesetze einer modernen Industriegesellschaft wurden gegeneinander ausgespielt. Eine solche Diskussion ist in Deutschland immer wieder begonnen, aber bisher nie zu Ende geführt worden. Skepsis gegenüber der Industriegesellschaft regte sich schon hinter der Fassade des Wilhelminismus. Einzelne Künstler oder Künstlerkreise sagten sich von der modernen Welt los, der Jugendstil, die Maler von Worpswede, Stefan George. Liberalismus und Industriegesellschaft bedeuteten für George Abfall von den Werten, die die klassische Literatur geschaffen hatte. In der Zeit der Weimarer Republik verstärkten sich solche Stimmungen. Man gab sich ursprungsnah und zivilisationsfeindlich, besonders in Theologie, Geisteswissenschaften, Philosophie. Der Philosoph Martin Heidegger bedauerte, dass der Lebensentwurf der Menschen nur noch äußeren materiellen Zielen Rechnung trage. Seinsvergessen nannte er eine solche Haltung tadelnd. Nur wenige Schriftsteller betrachteten die moderne Industriegesellschaft sachlicher. analysierten Rationalisierungstendenzen in Industrie, Banken und Büros genauer. Siegfried Krakauer unternahm einen solchen Versuch in einer Artikelserie, die 1929 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschien. Motto könnte seine Formulierung sein, im Wortschatz des Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit fehle das Wort Mensch. Die Herrschaft der Nationalsozialisten machte der Diskussion ein rasches Ende. In ihrer Ideologie knüpften die Nationalsozialisten an zivilisationsfeindliche Stimmungen an. Eine imaginäre Vorzeit wurde beschworen, in der die Rasse, nicht die Industriegesellschaft, den sozialen Wert eines Menschen bestimmte. Bodenständiges Handwerk und agrarische Lebensformen spielten in der Ideologie eine zentrale Rolle. Freilich hüteten sich die Nazis, derartige Vorstellungen in die Praxis umzusetzen. Die nationalsozialistische Gesellschaft war eine Industriegesellschaft, die sich selbst tabu war. Nach dem verlorenen Krieg war keine Zeit, die Diskussion neu aufzunehmen. Eine in großen Teilen zerstörte Industrie musste neu aufgebaut werden, Deutschland den Anschluss an die internationale Konkurrenz finden. Erst die Generation der revoltierenden Studenten von 68 tastete dieses deutsche Tabu an. Sie griff die Formulierungen des Philosophen Herbert Marcuse auf. Er lehrte die große Verweigerung gegenüber dem Konsumterror einer Gesellschaft, die nur produzierte und konsumierte. Man setzte Werte dagegen, die die deutsche Aufklärung formuliert hatte. Die Autonomie des Ich, kritisches Bewusstsein, Erziehung zur Mündigkeit. Vorstellungen, die allerdings nicht den Schlüssel zum Verständnis der Industriegesellschaft liefern. Die Geschichte dieser Diskussion hat ihre Brüche, Abbrüche. Noch immer löst sie tiefgehende Unsicherheiten aus. Wertvorstellungen sind nicht allein im rationalen Bereich verankert. Manche Ökologiebeflissene neigen zum kompromisslosen Moralisieren, ganz ähnlich wie die Vorläufer von William Morris. Konnte der moderne Wirtschaftsprozess nicht mehr moralisch ausgesteuert werden, wie die klassischen Theoretiker noch angenommen hatten, dann musste er eben abgeschafft werden. Diesen Wunschtraum erfüllt sich die alternative Bewegung von heute auf ihre Weise. Sie schafft sich eine eigene, ideale Welt, eine Gesellschaft in der Gesellschaft. Alternative Gruppen gründen kleine Betriebe, Schreinereien, Reparaturwerkstätten, Gastwirtschaften. Eine Hierarchie, in der sich verschiedengewichtige fachliche Kompetenzen ausdrücken, soll es so wenig geben wie Orientierung am Profit. Aufwendige Maschinenarbeit wird nicht ausgeführt. Ob solch ein Rückgang hinter die ökonomische Rationalität, sogar hinter die Arbeitsteilung, geeignet ist, moderne Technologie zu produzieren, bleibt fraglich. Alternative Projekte, die Mikroskope oder auch nur Bohrmaschinen für die Zahnarztpraxis herstellen, gibt es wahrscheinlich bislang nicht. Die radikale Absage an das Industriezeitalter mag eine begreifbare Reaktion darstellen, aber sie liefert kein allgemein verbindliches Modell. Wenn die Wirtschaft insgesamt zu alternativen Produktionsformen zurückkehrte, müssten wir unseren Lebensstandard nicht nur auf den des letzten Jahrhunderts reduzieren, sondern womöglich auf den des Mittelalters. Die Probleme, die die ökologische Linke, die Grünen und Alternativen aufwerfen, werden in der Presse manchmal ärgerlich abgetan. Das seien Randgruppenprobleme. Doch solche Sprachregelungen sind irreführend. Unbehagen an der Realität, die der technische Fortschritt geschaffen hat, verspüren auch viele andere, die sich nicht ins soziale Abseits begeben wollen. Ihr Unbehagen gilt einer Welt, die aus immer gleichen Abläufen, standardisierten Elementen zu bestehen scheint. Einer Welt, deren Ideal der Industrieroboter ist, nicht die Entfaltung schöpferischer Energien der Menschen. Auch die ökologische Diskussion, die in etablierten Institutionen stattfindet, kann sich den Bildern und Stimmungen, die die Alternativen beschwören, nicht verschließen. In einem Thesenpapier, das eine Kommission des SPD-Parteivorstandes unter Vorsitz von Bundesverkehrsminister Hauff im Dezember letzten Jahres ausgearbeitet hat, heißt es eingangs, man müsse die Gesellschaft im Ganzen verändern. Dazu trügen auch die Alternativen bei. Langfristige Strukturveränderungen haben die aktive Teilnahme der betroffenen Menschen zur Voraussetzung. Das gilt auch für alternative Projekte, die neue Produktions- und Lebensformen erproben. Solche Projekte bieten die Möglichkeit, neue Produktionsformen zu entwickeln oder traditionelle Produktionsweisen wiederzubeleben. Man will also die Produktionsweise über kommenden Wert- und Weltvorstellungen angleichen, nicht umgekehrt. Dieses hartnäckig verdrehte Konzept vertraten auch viele viktorianische Theoretiker. Erst im Laufe einer langen, fast 50 Jahre dauernden Diskussion lernten sie, eher widerwillig, pragmatischer zu denken. Das alte England von Bauern, Baronen, Handwerkern und Kaufleuten stand ihnen vor Augen. Ungeschliffener als die viktorianische Zivilisation, aber natürlicher. Das erste aufsehenerregende Dokument dieser Diskussion war ein Roman von Charles Dickens, Harte Zeiten. Er erschien 1854 in mehreren Fortsetzungen in einer Zeitschrift, die Dickens selbst herausgab. Es war sein einziger Roman, der in einer der modernen Industriestädte spielte. Dickens liebte Birmingham, Manchester oder Sheffield nicht. Weder die Menschen noch die Häuser hatten hier eine eigene oder gar eigenartige Physiognomie, wie sie Dickens so gern schildert. Der Produktionsprozess bestimmte alle Lebensäußerungen in Coketown, der imaginären Industriestadt des Buches. Es war eine Stadt aus roten Ziegelsteinen. Oder aus Ziegelsteinen, die rot gewesen wären, wenn Rauch und Asche es gestattet hätten. In Wirklichkeit hatten ihre Häuser ein unnatürliches, schwarz-rotes Aussehen. Es war eine Stadt der Maschinen und der hohen Schornsteine, aus denen endlose Rauchschlangen emporquollen, ohne sich jemals aufzulösen. In Coketown gab es auch einen schwarzen Kanal und einen Fluss, der mit einer übelriechenden Farbe purpurn dahinströmte. Ungeheure Häusermassen voll von Fenstern, wo es den ganzen Tag lang klapperte und zitterte und der Stempel der Dampfmaschine eintönig auf und nieder ging. Coketown enthielt große Straßen, die sich alle einander glichen. Und viele kleine, die sich noch mehr glichen. In dem am schwersten arbeitenden Teil der Stadt war die Natur verbannt. Gase und tödliche Gifte aber waren aufgenommen, im Herzen eines Labyrinths aus engen Höfen und schmalen Gassen, die alle stückweise und in gewaltiger Eile angelegt worden waren. Diese Stadt ist nicht von Menschen gebaut, sondern nur Behausung von Arbeitskräften. Hinter der Monotonie der Bauten stand nicht schlechter Geschmack, sondern finanzielles Kalkül. Es war billiger, Straßen und Häuser nach einem einzigen Entwurf zu bauen. Coketown fehlte das, was Dickens an London so fesselte. Es war eine Riesenwelt aus kleinen Städten, Häuser und Straßen stammten aus verschiedenen Epochen. Alles existierte in friedlichem Nebeneinander, durcheinander. Das Chaos im Industriezentrum von Coketown hat mit dem Geist dieses Nebeneinander nichts zu tun. Es ist ein Labyrinth aus Bruchstücken, Gassen, Höfen, Fertigungshallen. Man baut gerade so viel, wie man braucht. Hier rechnet man nur mit den Tatsachen des Wettbewerbs, eines harten Wettbewerbs. Konkurrenz der Großunternehmen aber setzt keine moralischen Maßstäbe für die sozial Schwachen. Der Held von Dickens Buch, Stephen Blackpool, findet bei seinen komplizierten persönlichen Problemen wenig Hilfe. Sie sind Privatsache, befindet der Unternehmer Mr. Gradgrind. Ein Pamphlet gegen die harten modernen Zeiten. Dickens ist die Industriegesellschaft suspekt. Sie stellt die traditionelle Auffassung, Leben heiße moralische Bewährung, ganz offenbar in Frage. Dickens beschreibt, er analysiert nicht. Daher urteilte John Ruskin, einer der bedeutendsten viktorianischen Theoretiker, ambivalent über das Buch. Harte Zeiten sollte mit Ernst und Fleiß von denjenigen, die sich für soziale Fragen interessieren, gelesen werden. Doch ich wünschte, Dickens beschränkte seine glänzende Übertreibungskunst auf Schriften, die nur zur Unterhaltung des Publikums dienen sollen, und ließe einem Gegenstand hoher nationaler Bedeutung, wie er in Harte Zeiten behandelt wird, ernstere und genauere Untersuchung angedeihen. Nüchterne Wissenschaftlichkeit war freilich auch Ruskins Sache nicht. Hinter seiner Abrechnung mit der liberalen Industriegesellschaft und ihrer politischen Ökonomie steht der Eifer des Monomanen. Er wollte alles tun, die alten Zeiten wieder heraufzuführen, in denen das Gesetz, das Wirtschaft und Gesellschaft regelte, mit Recht als Ausdruck des göttlichen Willens angesehen werden konnte. Ruskin hatte die Züge eines Don Quixote. Getrieben von fixen Ideen, inspiriert von einer eminenten stilistischen Begabung. Er selbst war kein Romanschriftsteller, der innere Konflikte, tragische Vergeblichkeit des Handelns und Wünschens etwa analysieren konnte. Ruskin musste agieren. Zuweilen verstieg er sich bei seinen publizistischen Kampagnen ins Prophetische. Das hatte auch biografische Gründe. Er war von seiner Mutter im Geist einer strengen protestantischen Erweckungsbewegung erzogen worden. Sein Vater, ein reicher Weinhändler, griff in die Erziehung des Sohnes nicht ein. Immerhin war sein Vermögen so groß, dass er dem kränklichen Sohn ein sorgenfreies Leben finanzieren konnte. Der 24-Jährige begann, mehr zum eigenen Vergnügen, über die Ästhetik der Malerei zu schreiben. Die herrschsüchtige Mutter verheiratete den Sohn schließlich, doch seine Frau ließ sich nach wenigen Jahren von dem unpraktischen Eigenbrödler scheiden. Ruskin liebte eher die jungen Mädchen, die ganz jungen Mädchen. Seine Liebe zur Natur mag hier ihre Wurzeln haben. Mit furiosem Pathos verteidigt er sie gegen die Rücksichtslosigkeit, mit der die Industriegesellschaft sie zerstört. 1850 und 1851, wenige Jahre vor Dickens Industrieroman, entstand eines der wichtigsten Werke Ruskins. Es beschäftigte sich mit der venezianischen Gotik. Während Mrs. Ruskin die Bälle besuchte, mit österreichischen Beamten und Aristokraten verkehrte, schrieb ihr Mann an seinem monumentalen Werk über die Steine von Venedig. Ruskin nahm Partei für die Gotik. Das verschlungene Ornament, das Einzelne, dessen Struktur der Natur nachgebildet ist, war für ihn der Inbegriff dieser Baukunst. Die gotischen Kathedralen haben für ihn etwas Regelloses, Wucherndes, gehen nicht in evidenten architektonischen Funktionen auf. Jede Architektur, die Symmetrie oder Proportion betonte, wurde für ihn zum Vorspiel jener Architektur, die Dickens in harte Zeiten so bitter kritisierte. Die venezianische Gotik wurde für den Grübler zu einem Spiegel der Gegenwart. Der gotische Arbeiter, der in einer Kathedrale ein Blattornament ausführte, arbeitete nicht nach klassischen Mustern oder dem Design des Architekten, sondern nach seiner eigenen Vorstellung von der Natur. Er setzte Fantasie, Gefühl und Glauben bei der Arbeit ein. Der gotische Geist, das gotische Prinzip, bedeutete den äußersten Gegensatz zur Rationalität der Industriegesellschaft. Ruskin schrieb: Man betrachte die Fassade einer alten Kathedrale. Betrachte prüfend diese hässlichen Kobolde und formlosen Ungeheuer und steifen, ungestalten Statuen. Sie verraten das Leben und die Freiheit jedes einzelnen Steinmetz. Die Herabwürdigung des Menschen zu einer Maschine in unserer Zeit dagegen drängt die Massen zu schädlichem Ringen nach Freiheit. Die Arbeiter fühlen, dass die Art von Arbeit, zu der sie verdammt sind, wirklich herabwürdigend ist. Wir haben in letzter Zeit die große kulturelle Erfindung der Arbeitsteilung sehr studiert und vervollkommnet. Richtig ausgedrückt ist nicht die Arbeit geteilt, sondern der Mensch. Sie sind in bloße Segmente von Menschen geteilt, in kleine Bruchstücke des Lebens, sodass das kleine Stückchen Intelligenz, das einem Menschen übrig gelassen ist, nicht genügt, um eine Nadel oder einen Nagel zu machen, sondern sich darin erschöpft, die Spitze einer Nadel oder den Kopf eines Nagels zu machen. Anders als Dickens bemüht sich Ruskin um begriffliche Analyse, der ein Ideal sinnvoller Arbeit, das schöpferische Kunsthandwerk, entgegensetzt. Dieses Ideal hat er später ein wenig modifiziert. Er ersetzte den Kunsthandwerker durch den einfachen Handwerker und Bauern. Auch sie mussten über einen Kanon von tradiertem Wissen verfügen. Der mittelalterliche Handwerker war nicht Sklave der Maschine, er war Facharbeiter. Als Ruskin 1852 von Italien nach England zurückkehrte, begann er sich mit ökonomischen Fragen auseinanderzusetzen. Ergebnis sind mehrere Artikel und ein Buch, das 1860 erschien. Die Verlagerung der Interessen ist nur konsequent. Ruskin wollte bei dem Grund des Übels ansetzen. Die kapitalistische Wirtschaft, das hatte schon Adam Smith konstatiert, trieb die Arbeitsteilung und die weitere Entwicklung der Technik voran, weil sie rentabler war als handwerkliche Fertigung. Noch deutlicher als in den ästhetischen Schriften wird hier die Haltung des wissenschaftlichen Amateurs. Die Lehrsätze der politischen Ökonomie, die bei vielen inzwischen den Rang von Glaubenssätzen gewonnen hatten, diskutiert Ruskin auf einer metaphysischen Ebene. Gegen das Modell einer Gesellschaft, die durch die Gesetze des liberalen Marktes geprägt ist, setzt er die Vision einer Gesellschaft, die sich in Gottes Schöpfung einfügt, die zum göttlichen Gebot zurückkehrt. Ein instruktives Beispiel für seine Art des Kritisierens bieten die Ausführungen über den Wert der Arbeit. Jeder Wert, auch der der Arbeit, ist den liberalen Ökonomen zufolge in einer bestimmten Geldsumme ausdrückbar. Der Wert schwankt natürlich je nach Nachfrage und Angebot. Doch jedes Überangebot geht dank der Selbstkorrektur des Systems bald zurück und der Wert stabilisiert sich wieder. Ruskin antwortete darauf mit einer Gegenforderung. Es muss von vornherein feste Löhne geben, denn jede Arbeit hat ihren Wert in sich. Es kommt ganz darauf an, wie viel Geschick sie erfordert. Sie ist Auseinandersetzung des Menschen mit der Welt. Der ganze Mensch ist beteiligt. Gute Arbeit, welche es auch sei, enthält immer so viel Intellekt und Gefühl, wie zur Regelung physischer Kräfte erforderlich ist. Das mochte für den gotischen Handwerker auch noch für den Kunsthandwerker des 18. Jahrhunderts gelten. Die Marktmechanismen der liberalen Industriegesellschaft legten den Wert der Arbeit anders fest. Also plädierte Ruskin dafür, sie einfach abzuschaffen, zu vorkapitalistischen, agrarischen Produktionsformen zurückzukehren. Das liberale Publikum, für das Ruskin schrieb, begegnete derartigen Thesen mit Desinteresse. Innerhalb von 10 Jahren wurden nicht einmal 1000 Exemplare seines Buches abgesetzt. Ruskin glaubte jedoch, den Schlüssel zum Problem des 19. Jahrhunderts gefunden zu haben. Denn Landarbeit segmentierte den Menschen nicht, war eingebunden in den Kreislauf der Natur. Sie war nicht nur abwechslungsreicher als Industriearbeit, sie gestaltete Umwelt auch aktiv. Ruskin schrieb: An keiner Landschaft erfreut man sich so unermüdlich immer wieder wie an einem durch freudige menschliche Arbeit bereicherten und von gleichmäßigen Feldern, hübschen Anlagen, üppig prangenden Obstgärten umgebenen Heim, das von Stimmen lebender Wesen widerhallt. Hat man die Lebenskunst erlernt, wird man auch endlich erkannt haben, dass auch die lieblichen Dinge notwendig sind. Lieblich ist in der literarischen Tradition das charakteristische Attribut des Idylls. In Ruskins Vorstellung soll die Süße des Idyllischen das Landleben durchdringen, mag es auch in erster Linie Auseinandersetzung, sogar harter Kampf mit dem Gegner Natur sein. Nur im idyllischen Umkreis ist die Natur sinnlich erfahrbar, während die industrielle Umwelt durch ihre Monotonie die Sinne abweist, der Blick haftet nirgends. Ruskin hatte sich nicht auf Dickens und seine trostlose Modellstadt Coketown verlassen, sondern er hatte das englische Industriegebiet bereist. Er ergänzte den Katalog seiner ökologischen Forderungen noch um einen Aspekt, der dort sträflich vernachlässigt wurde. Die ganze Welt kann keine Fabrik, kein Bergwerk werden. Das Maximum der Bevölkerung auf einer bestimmten Strecke Landes bedingt zugleich ein gewisses Maß an essbarem Pflanzenwuchs und damit ein hohes Maß reiner Luft und reinen Wassers. Desgleichen ein Maximum von Wald zur Luftverbesserung und von hügeligem Boden, der durch Pflanzenwuchs vor der stärksten Sonnenglut geschützt ist und die Flüsse speist. Ruskin kommt der Vorstellung vom ökologischen Gleichgewicht erstaunlich nahe. Die Erde ist für ihn eine ewige Maschine, die die Weisheit des Schöpfers so eingerichtet hat, dass ein Teil in den anderen greift, ein Teil den anderen bedingt. Daher wäre die Zerstörung auch nur eines kleinen Teils für den Menschen verhängnisvoll. Die Lehre von den Bio- und Ökosystemen, die in der gegenwärtigen Diskussion eine Rolle spielt, ist nicht allzu verschieden davon. Auch die Vorstellung von der großen Verweigerung, die heute zuweilen ökologisch interpretiert wird, hat Ruskin vorweggenommen. All dem Unheil kann man durch richtiges Verständnis begegnen. Durch ein entschlossenes Aufgeben aller Zweckmäßigkeit, Schönheit oder Vernünftigkeit, die nur durch Erniedrigung des Arbeiters erlangt werden können und nur durch ebenso entschlossene Nachfrage nach den Erzeugnissen und Resultaten veredelnder und gesunder Arbeit. Aber diesem Appell folgte niemand, schon gar nicht die politisch Verantwortlichen. Das wurde deutlich, als Ruskin 1859, kurz vor der Niederschrift seines Buches über Nationalökonomie, einen Vortrag vor einer Unterhauskommission hielt. Er forderte, Museen auch abends zu öffnen, damit interessierte Arbeiter und Handwerker sich außerhalb der Arbeitszeit an künstlerisch bedeutsamen Mustern weiterbilden konnten. Der Gedanke hat etwas für sich, auch im ökonomischen Sinne. Es war zum Beispiel noch nicht lange her, dass englisches Kunsthandwerk unabhängig vom französischen Design geworden war. Aber Ruskin verdarb den günstigen Eindruck, den er erweckte durch den Schluss seiner Rede. Er kritisierte die liberale Wirtschaftsordnung in Grund und Boden. Er berichtete einer Freundin darüber. Als ich zum Schluss sagte, dass alle Sorgen hauptsächlich daher kämen, dass man als Grundprinzip den Konkurrenzkampf, den Kampf des Menschen gegen den Menschen, anstatt der Hilfe des Menschen für den Menschen annehme, platzte Sir Robert Peel heraus. Sehr eigenwillige Auffassungen, muss ich sagen, Mr. Ruskin. Meinen Sie, Sir Robert? Schon gut, sagte der Vorsitzende und lachte. Was er mit schon gut meinte, weiß ich nicht. Ruskin begriff wirklich nicht, warum man seine Ideen für abseitig, ja womöglich für gefährlich hielt. Er war von der christlichen Moral so überzeugt wie Cervantes Romanheld von den Gesetzen wahrer Ritterlichkeit. 1868 schrieb Ruskin Sesam und Lilien, ein Buch, das es rasch zum Bestseller brachte und auch die Nachfrage nach anderen Schriften Ruskins sprunghaft steigen ließ. Das Buch ist erbaulich und greift das liberale Wirtschaftssystem nicht offen an. Bei genauerem Hinsehen fällt allerdings auf, dass Ruskins Menschenbild der skeptischen Auffassung der liberalen Theoretiker diametral entgegengesetzt ist. Sie waren davon ausgegangen, dass der einzige Grund für jede menschliche Handlung der Egoismus sei. Jeder arbeitet letztendlich für sich. Das heißt, er will möglichst viel Wohlstand und Sicherheit dafür eintauschen. In Ruskins enthusiastischem und deutlichem Denken ist Arbeit jedoch eine Kunst, eine Tätigkeit also, die sich selbst genügt, ihren Sinn in sich selbst trägt. Die Erfordernisse des Alltags, nicht die Nachfrage auf dem Markt, haben die Künste und Arbeiten des Lebens hervorgebracht, Ackerbau, Weben und Bauen. Über das Bauen schreibt er, die Kunst des Bauens ist die stärkste, stolzeste, ordentlichste und dauerndste aller menschlichen Künste. Ihr Produkt braucht nicht zu vergehen. Und was haben wir mit unserem 6000-jährigen Bauen getan? Die Ameise und die Motte haben für jedes ihrer Jungen eine Zelle. Aber unsere Kleinen liegen auf modernen Lumpenhaufen, in Heimstätten, die sie wie Gräber verzehren. Anders als das Tier schafft sich der Mensch nicht instinktiv die Umwelt, die ihm zuträglich ist. Baukunst, in der sich nur Stil und Geschmack ausdrückt, ist überflüssig. Erforderlich ist primär soziales Ethos. Denn was seinen sozialen Zweck erfüllt, ist auch schön. In diesem Sinn war Baukunst eine Kunst des Lebens. Das System, das Ruskin entwickelt, beruht durchgängig auf solchen moralischen Postulaten. Kaum eines seiner Bücher ist rhetorisch so durchgebildet wie Sesam und Lilien. Keine sprach so tief das Gefühl seiner Leser oder genauer seiner Leserinnen an. Denn es wurde rasch das passende Geschenk einer Schulleiterin für vorbildliche Schülerinnen. George Eliot hat in einem ihrer Romane, der wenig später als Ruskins Buch entstand, die Mentalität dargestellt, an die Sesam und Lilien appellierte. Sie beschreibt sie mit distanzierter Sympathie, aber auch mit Ironie. Dorothea Brooke, eine der Heldinnen des Romans, verfällt darauf, neue Häuser für die Pächter zu entwerfen, die in mehr oder minder verfallenen Karten hausen. Denn ihr steht eine bessere, moralischere Welt vor Augen. Aber ihre moralische Sensibilität hat zugleich etwas Verqueres. Sie glich jenen Frauen, die ihren Mann eines schönen Morgens mit einem ganz neuen System für die Verwendung des Einkommens überraschen. Einem System, das gegen die politische Ökonomie und das Halten von Reitpferden verstößt. Ein Mann überlegt es sich zweimal, bevor er sich durch eine solche Gefährtin selbst in Gefahr bringt. Wie verstiegen Ruskins Buch immer sein mochte, es machte ihn berühmt. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von Sesam und Lilien erhielt er auf Betreiben seiner Freunde auch eine Professur für Ästhetik in Oxford. Er hielt zunächst Vorlesungen über die italienische Renaissance, doch akademische Fragen interessierten ihn kaum noch. An seine Mutter schrieb er, Es gibt so viel Elend und Irrtum in der Welt, und ich sehe, dass ich ungemessene menschliche Kräfte dagegen mobilisieren könnte, wenn ich Wissenschaft und Kunst aufgebe und mich völlig darauf konzentrierte, Frieden und Gerechtigkeit zu lehren. Um seine Vorstellungen auch in die Praxis umzusetzen, gründete Ruskin 1871 die St. George's Guild. Paragraph 1 der Verfassung, die er ausarbeitete, als die Gilde ins Handelsregister eingetragen wurde, verrät deutlich, dass er auf die Hilfe derjenigen zählte, die er in Sesam und Lilien so erfolgreich angesprochen hatte. Die St. George's Guild besteht aus einer Körperschaft von Menschen, die der Überzeugung ist, dass es für Menschen von Ehre an der Zeit ist, in Gottesfürchtigkeit und Anstand zu leben. Und die der Überzeugung ist, dass die Summe, die jeder gut Situierte üblicherweise für karitative Zwecke aufspart, nämlich 1/10 des Einkommens, mit großem Nutzen verwendet werden könnte, um Land für die Nation zu kaufen und dieses Land durch fähige und gut bezahlte Landwirte bestellen zu lassen. Der Erfolg seines Buches täuschte. Diejenigen, die derlei lasen, waren nicht dieselben, die ein größeres Einkommen hatten. Die Geld- und Landspenden, auf die Ruskin hoffte, blieben spärlich, das Interesse der Arbeiterschaft, auf das er gesetzt hatte, gering. Die Landkäufe wurden schließlich von den Summen getätigt, die Ruskin selbst in den Fonds der St. George's Guild eingezahlt hatte. Ruskin dachte in den Kategorien eines Missionars, eines Bewusstseinsreformers. Die Gilde sollte modellhaft die Rückkehr zu agrarischen Lebensformen verwirklichen. Ein solches Beispiel konnte England, ja vielleicht ganz Europa, umgestalten. Die handwerklichen und landwirtschaftlichen Betriebe, die der St. George's Guild gehörten, arbeiteten weitgehend ohne Maschinen. Gepflügt, gesät, geerntet, gedroschen wurde wie früher. Darüber hinaus legte man Land trocken, machte Felder urbar. Ruskin entdeckte auch das von maschineller Produktion verdrängte Handwerk neu. Der St. George's Guild gehörte zum Beispiel ein Betrieb, der handgesponnenes und gewebtes Linnen herstellte. Es war zwar teurer als das mechanisch hergestellte, aber es war haltbarer und fand seine Käufer. Die Arbeiter aller Betriebe erhielten, wie es seine Theorie vorsah, feste Löhne. Und in der Weberei gab es sogar schon den 8-Stunden-Tag. Ruskin hoffte, die Konsumweise generell ändern zu können. Es kam darauf an, dass die Menschen wieder natürliche, unverfälschte Produkte kauften. 1874 eröffnete er einen Teeladen. Hier wurden keine Mischungen verkauft, sondern nur reine Teesorten, die natürlich entsprechend teuer waren. Aber die Reinheit des Tees entschädigte die Käufer mit schmalem Portemonnaie nicht für die hohen Preise. Der Laden musste bald wieder schließen. Ebenso erfolglos warb Ruskin für den reinen, also ungebleichten Zucker. In manchem erinnerte die Gilde an die alternativen Projekte von heute. Auch in der alternativen Tischlerei gibt es keine Arbeitsteilung nach industriellem Vorbild. Die alternative Landkommune sucht die ungestörte, unzerstörte Umwelt. Rentabilität ist für sie bei der Beurteilung eines Projekts so wenig ein Kriterium wie für Ruskin. Auch den Alternativen geht es um die Rückkehr zur wahren Lebensform. Ähnlich wie Ruskins Gilde drücken die Projekte, die häufig von einer Kommune getragen werden, die Sehnsucht nach Geborgenheit in der Gruppe aus. Die Isolation der Menschen ist ein gängiges Stichwort, heute wie damals. Ruskin gab seinem Projekt freilich eine autoritäre Verfassung. Er selbst leitete die Geschicke der Gilde mit absoluter Machtvollkommenheit und legte sich den Titel eines Tyrannen zu. Vorbild für ihn waren die Herrschaftsformen des Mittelalters, wo Ritter und Baronen für ihre Untertanen Verantwortung trugen. Heute sind vielleicht die studentische Kommune oder die therapeutische Gruppe Vorbilder des wahren Lebens. Und an die Stelle protestantischer Frömmigkeit ist die Orientierung an verschiedenen und verschieden kombinierbaren Heilslehren getreten. Marxismus, psychoanalytische Gedankengänge, fernöstliche Weisheiten. Unklar bleibt, was die ökologische Linke sucht. Klar wird immerhin, was sie ablehnt. So radikal ablehnt wie Ruskin, die Industriegesellschaft. Ruskin konnte sich um die Geschicke der Gilde nicht ausreichend kümmern, denn er unternahm in den 70er Jahren zahlreiche Reisen, vor allem nach Italien. Nicht nur zu seinem Vergnügen, in zunehmendem Maße litt er unter depressiven Zuständen und suchte Heilung im südlichen Klima. Immer stärker traten manische, irrationale Züge auch in seinen Büchern hervor. So genügte es ihm nicht mehr, die Luftverschmutzung anzuprangern. Seit Beginn des Jahrhunderts waren immer wieder parlamentarische Kommissionen eingesetzt worden, die Studien zur Luftverschmutzung und zur Smoggefahr vorgelegt hatten. Ergebnislos, freilich. 1875 trat der Public Health Act in Kraft, der aber nur eine gesetzliche Handhabe gegen die Verunreinigung des Wassers bot. Erst 1911 wurde eine Liga zur Verminderung der Industrieabgase ins Leben gerufen, die schließlich auch eine entsprechende Gesetzgebung durchsetzte. Ruskin hatte 1871 zu diesem Thema geschrieben: Man kann die Luft leicht so sehr vergiften, dass eine Pestilenz über die Erde kommt, die das allgemeine Ende bedeuten würde. Überall und jeden Tag vergiftet man sie mit chemischen Abgasen. Auf der anderen Seite könnte man die Luft leicht reinigen, indem man alle gefährlichen Industriezweige verböte. Und indem man überall Bäume pflanzte, die die Erde und die Atmosphäre reinigen und stärken. Zunehmend vermischte Ruskin kritische Beobachtungen mit apokalyptischen Bildern und Visionen. Die Vorstellung der Pestilenz war für ihn mehr als ein Gleichnis. Er glaubte, dass ein Pestwind den Untergang der abendländischen Zivilisation bringen werde. Schon hatten die Abgase die Atmosphäre verändert und einen ganz neuen, bedrohlichen Typus von Wolken geschaffen, die Sturmwolken. Aus der Kritik an der Umweltverschmutzung wurde ein Endzeitmythos. Die Sonne wird blasser, das Gras verliert die Farbe, die Menschen haben die Kraft verloren zu sehen. Man erinnere sich, dass England und alle anderen Nationen vorsätzlich und offen Gott gelästert haben. Von einem Staat in einem solch düsteren moralischen Zustand pflegten die Propheten der alten Zeit, die Himmelsfinsternisse abzuleiten, indem sie, wie Joel, sagten, das Licht des Himmels soll verfinstert werden und die Sterne nicht mehr scheinen. Aus der kompromisslos theologisch inspirierten Kritik wurde Prophetie. Aus dem Don Quixote, der mit altehrwürdigen Idealen gegen die Missstände der Gegenwart kämpfte, wurde ein Savonarola, der mit dem jüngsten Gericht drohte. Manche seiner Einsichten sind auch heute noch aktuell, trotz der messianischen Art seines Denkens. Vor allem die Forderung nach reiner Haltung von Luft und Gewässern. Das bereits zitierte Thesenpapier der SPD verrät, wie wenig in der Vergangenheit geschehen ist. Die Wattenmeere sind bedroht durch den giftigen Schlamm, den die Flüsse mit sich führen. Der saure Regen erscheint fast als Gegenstück zu Ruskins Sturmwolke. Apokalyptische Stimmungen verbreiten sich auch heute. Eher mühsam grenzen sich die Verfasser des Thesenpapiers ab. Wir wollen auch in der Umweltpolitik eine Partei der Hoffnung sein, nicht indem wir einer blinden Hoffnung, sondern einer realistischen Zuversicht Raum geben. Sozialdemokraten sind mit Ernst Bloch ins Gelingen verliebt, nicht ins Scheitern. Man wehrt sich gegen die schwarze Utopie, gegen Angst- und Untergangsstimmung. Die Reizworte des traditionellen, theologischen oder philosophisch reflektierten Weltbildes werden behutsam entschärft. Es gehe nicht um vage Hoffnung, sondern realistische Zuversicht. Aber solch eine Taktik ist allzu behutsam, als dass sie Umdenken bewirken könnte. In England begann dieser mühselige Prozess mit William Morris. Er hatte als Student 1854 Ruskins gerade erschienenes Hauptwerk Die Steine von Venedig mit Begeisterung verschlungen. Er wurde Ruskin Anhänger und blieb es bis zu Beginn der 80er Jahre. Er schrieb zu einer Neuausgabe von Ruskins Werk: Es war eine der wenigen notwendigen und unvermeidlichen Konzeptionen in diesem Jahrhundert. Morris faszinierte die Idee der gotischen Architektur, wie sie Ruskin beschrieb. Eine Architektur, die die natürliche Vielfalt, das Nebeneinander betont, deren Ornamente Natur darstellen, gleichsam blühen. Während des Studiums unternahm Morris mehrere Reisen nach Nordfrankreich, meist in Begleitung des jungen Malers Burne Jones, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Er besichtigte Kathedralen und Städte. Er berichtete darüber. Ich glaube, ich hätte fast schreien mögen, als ich zum ersten Mal die Kathedrale von Amiens betrat. Sie ist so frei und weit und erhaben, dass ich überhaupt keine Angst oder kein Gefühl der Kleinheit angesichts ihrer Größe und Großartigkeit verspürte. Eine bestimmte Art von Befriedigung, als ich auf das geometrische Maßwerk schaute und den Schwung der hohen Bögen, war wohl mein erstes Gefühl in der Kathedrale von Amiens. Morris trat der gotischen Architektur nicht als distanzierter Kenner gegenüber wie Ruskin, sondern als Liebhaber, den die Harmonie mittelalterlicher Kunst, ein Ruhen in sich selbst, zutiefst anzog. Er beschloss, selbst Architekt zu werden. Nach Abschluss des Studiums trat er 1856 in das Oxforder Architektenbüro Street ein. Street hatte manche neugotischen Entwürfe ausgeführt. Er pflegte dabei Stil des Nebeneinander, der Einzelheiten, nicht der Stilkopie. Ein solches Programm musste Morris zusagen. Zudem forderte Street, dass ein Architekt auch die Grundzüge jedes Handwerks beherrschen müsse, das mit dem Bauen zusammenhängt. Etwa Schmiedekunst, Malerei, besonders Glasmalerei. Während der Zeit, die er in Streets Büro arbeitete, schloss Morris auch Freundschaft mit Philip Webb, Streets Assistenten, der später einer seiner hilfreichsten Mitarbeiter wurde. Denn auf eines verstand sich Morris zeitlebens nicht recht: Ingenieurwissenschaften. Deshalb trat er Ende des Jahres auch schon aus Streets Büro wieder aus. Burne Jones stellte ihn dem genialen Maler und Dichter Dante Gabriel Rossetti vor, der befand, Morris müsse malen lernen. Und Morris versuchte es. Ohne Glück, freilich. Eines seiner Bilder stellt eine Isolde dar, die Herren, von der Morris archaisierende Versepen erzählen. Kaum ein Mythos faszinierte Morris so wie der von König Artus und seinen Rittern. 1859 heiratete er die schwärmerisch verehrte Jane Burden. Bislang hatte er zusammen mit Burne Jones und Rossetti in London gelebt, doch nun wollte sich der vermögende junge Mann ein Landhaus bauen. Den Entwurf lieferte Philip Webb. Er nannte es Red House, der roten Ziegel wegen, die er beim Bau verwandte. Red House war im Geist der Gotik gebaut, wie ihn Morris und Webb verstanden. Der Entwurf betont die Selbstständigkeit der Teile, ohne den architektonischen Zusammenhang zu stören. Red House wirkt erst auf den zweiten Blick auf diskrete Weise apart. Beim nicht allzu genauen Hinsehen gleicht es einem soliden, gediegenen englischen Pfarrhaus. Der Grundriss hat die Form des großen lateinischen L. Der massige Vorderkomplex enthält den Salon. Er hat auf der inneren Seite des L, dem Hof, zwei Fenster, ein langes schmales und ein breites kleines. Auch in der Höhe des Dachstuhls variierte Webb. Das Giebeldach des rechtwinkligen Mittelteils ist niedriger als das des Vorbaus, aber auch höher als das des langen, schmalen Seitentrakts. Die Liste der architektonischen Einfälle ließe sich fortsetzen. Eine solche Gestaltung verstieß gegen eines der Grundgesetze moderner Architektur, das seit der Renaissance zunehmend an Bedeutung gewonnen hatte: die Forderung nach Symmetrie, Überschaubarkeit und funktionaler Klarheit. Verletzung dieser starren Gesetze, das erinnert an die architektonischen Einfälle und Unregelmäßigkeiten des Alltags. Charles Dickens hat sie liebevoll beschrieben. In einem historischen Roman, der im 18. Jahrhundert spielt, beschreibt er das Haus eines Londoner Handwerkers so: Es war ein bescheidenes Gebäude, nicht ganz gerade, ohne ins Auge fallende Front, mit großen, neugierigen Fenstern. Es war ein scheues, blinzelndes Haus mit einem konischen Dach, das über dem Mansardenfenster mit seinen vier kleinen Glasscheiben spitz zulief. Es war ohne Rücksicht auf stumpfsinnige und langweilige Symmetrie entworfen worden, denn keins der Fenster entsprach einem anderen oder stand in der geringsten Beziehung zu etwas anderem als zu sich selbst. Dieser skurrile Bau scheint zu leben. Er hat etwas Individuelles. Die kleinen Unregelmäßigkeiten, die die alltägliche Architektur hervorbrachte, werden nun bewusst von den Architekten als Stilmittel eingesetzt. Revolutionär war auch die Gestaltung der Inneneinrichtung von Red House. Sie wurde zum Vorbild für Jugendstil und Art Nouveau. Die Schränke, Stühle, Betten, Tische wurden von Morris und seinen Freunden selbst entworfen. Hier gab es keine verschnörkelten Sessellehnen oder Stuhlbeine, keine fragwürdige Ornamentik, die den Zweck der Gebrauchsgegenstände verhüllen sollte. Morris betonte vielmehr die Zweckform. Ein Stuhl musste aussehen wie ein Stuhl. Gleichzeitig gab er jedem Stück eine aparte Note. Jeder Gegenstand war einmalig, für Red House gefertigt. Bei der Arbeit an der Inneneinrichtung entstand die Idee, zusammen eine Firma zu gründen, die jede Art von Design ausführen konnte. Rossetti berichtet darüber in seiner mokanten Art: Irgendwer schlug vor, mehr zum Spaß als aus anderen Gründen, dass jeder 5 Pfund einzahlen und wir eine Gesellschaft gründen sollten. Fünfer waren allerdings rare Gewächse bei uns. Gleichwohl, Die Gesellschaft war gegründet. Morris wurde zum Geschäftsführer bestimmt. Wir hatten auch keine Ahnung von den Bedingungen geschäftlichen Erfolgs. Aber die Idee setzte sich durch. Uns zum Trotz. Die nächsten 20 Jahre konzentrierte Morris seine Kräfte vor allem auf die Firma Morris & Co. Erst am Ende der 70er Jahre, als Ruskin aus gesundheitlichen Gründen seine Vortragstätigkeit allmählich einstellen musste, trat auch Morris als Theoretiker hervor. Er resümierte zunächst die Erfahrungen, die er als Designer, auch als Geschäftsmann gemacht hatte. Die Arbeitswut von Morris hatte während jener Jahre auch einen privaten Hintergrund. Seine Frau Jane hatte sich in den herrischen Rossetti verliebt. Doch Morris wurde seinem Idol nicht untreu. Er machte keinerlei Versuche, das Verhältnis zu stören. Meist brachte er auch die Wochenenden in den Londoner Räumen seiner Firma zu, während Rossetti und Jane das neue Landhaus Kelmscott House bewohnten. Morris' Zähigkeit und Fleiß trugen wohl entscheidend zu dem Erfolg der Firma bei. 1862 erhielt die Firma die ersten größeren Aufträge. Sie hatte eine Medaille bei der internationalen Designausstellung in South Kensington gewonnen. Beachtet wurden vor allem Rossettis Glasmalereien. Morris soll in den folgenden Jahren allein 129 Kirchenfenster entworfen haben, für die Bestellungen eingegangen waren. Morris, der seine Partner inzwischen ausgezahlt hatte, übernahm die Firma nun in eigener Regie. Die Nachfrage nach seinen Entwürfen war gestiegen. Deshalb sah er sich nach einem geeigneten Fabrikgebäude um, denn er wollte fortan auch den Druck der Tapeten und Stoffe übernehmen. Mit Holzdruckstöcken und Naturfarben, nicht mit Druckpresse und chemischen Farben. 1881 erwarb er Merton Abbey, einen Gebäudekomplex, der schon zuvor als Stoffdruckerei gedient hatte. Merton Abbey lag auf dem freien Lande, war aber nur 7 Meilen entfernt vom Londoner Bahnhof Charing Cross. Morris und Co. produzierte nicht mehr wie zu Beginn Ausgefallenes für die ganz Reichen. Morris verstand sich auch eher als Reformer des Geschmacks, weniger als Hersteller von Luxusgütern. Aber die umständlichen Färbe- und Druckverfahren, die leuchtendere Farben lieferten, waren noch immer teuer genug. Seine Käufer fand Morris wohl hauptsächlich im gut situierten Bürgertum. Aber Morris ging noch weiter. Er wollte auch Sozialreformer sein. In zahlreichen Vorträgen entwickelte er allmählich Perspektiven, die über Ruskin hinauswiesen. Seine erste öffentliche Initiative galt dem Schutz historischer Bauten. Die Cambridge Camden Society hatte gefordert, alle gotischen Gebäude zu restaurieren, und zwar in einem einheitlichen Stil. Durch die Restaurationen wollte man einen rein englischen gotischen Stil gleichsam im Nachhinein schaffen. Die praktische Arbeit für das Komitee hatte im Wesentlichen Morris selbst zu erledigen. Er suchte Kirchen auf, die von der Restauration bedroht waren, diskutierte mit den Pfarrern und suchte sie zu einer möglichst vorsichtigen Haltung zu bewegen, was ihm in vielen Fällen gelang. Die Kampagne für den Denkmalschutz lag auf der gleichen Ebene wie seine Bemühung, handwerkliche Traditionen wie Färben und Weben wiederzubeleben. Die handwerkliche Kunstfertigkeit durfte nicht völlig von industrieller Serienproduktion verdrängt werden. Morris modifizierte das Ideal des Kunsthandwerkers sehr viel präziser, als es Ruskin getan hatte. Er führte aus, seine Fabrik stelle den Versuch dar, zum Stand der Arbeitsteilung im 18. Jahrhundert zurückzukehren. In der Manufaktur des 18. Jahrhunderts habe jeder Arbeiter noch den gesamten Produktionsvorgang überschaut, verstanden, was er tat. Zunächst glaubte er, eine solche Rückkehr liege im Belieben des einzelnen Unternehmers. Nur widerwillig ließ er sich eines Besseren belehren. Er studierte die Schriften sozialistischer Ökonomen, las sogar das Kapital von Marx. Er begriff die Zwänge, die der weltweite Konkurrenzkampf schuf. Unmöglich für eine Volkswirtschaft in ein früheres Stadium zurückzukehren, dessen Arbeitsbedingungen humaner oder weniger entfremdet waren. Sie wäre nicht mehr konkurrenzfähig gewesen, ihre Arbeitsplätze gefährdet. Morris griff das Argument der sozialistischen Theoretiker auf, nicht die technische Entwicklung selbst sei falsch, sondern der Gebrauch, der von ihr gemacht werde. Man entwickle neue Maschinen, um durch Einsparung von Löhnen billiger zu produzieren. Aber war es nicht doch denkbar, dass man die neuen Maschinen nach einem anderen, vernünftigeren Prinzip einsetzte, Nach der sozialistischen Revolution jedenfalls. Morris schrieb: Wenn notwendige, vernünftige Arbeit von einer eher mechanischen Art ist, dann sollte man sie maschinell ausführen. Aber so, dass so wenig Zeit wie möglich darauf verwendet wird. Und so, dass man dabei über andere Dinge nachdenken kann. Die Weltrevolution also sollte die Zwänge aufheben, die der Weltmarkt schuf. Morris gründete sogar eine Partei. Aus dem Anhänger der Liberalen wurde ein Verbündeter der deutschen Sozialisten, die in der Londoner Emigration lebten. Friedrich Engels fand ihn nicht unsympathisch. Jedenfalls wusste er ihn geschickt für sich einzunehmen. Als Morris ihn zum ersten Mal besuchte, lag die ältere isländische Edda, eine Sammlung mittelalterlicher Sagen, die Morris sehr liebte, aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch. Um aber Morris den Kopf zurechtzurücken, meinte Engels, müsse man wohl jede Woche zweimal mit ihm zu Abend essen. Und so viel Zeit habe er nicht dafür. Morris scheint nicht recht gemerkt zu haben, dass er als Gefühlssozialist Marx und Engels suspekt war. Anders als ihnen ging es ihm nicht nur um die reine Lehre, sondern er malte sich die besseren Zeiten aus. Morris schrieb einen Roman, Nachrichten von Nirgendwo. Nirgendwo, das ist die wörtliche Übersetzung von Utopia. Aber Morris beschrieb kein fernes Südsee-Idyll, wo die Menschen besser oder doch wenigstens schöner sind. Der Held seines Romans kehrt vielmehr von einer sozialistischen Parteiversammlung nach Hause zurück, erschöpft und verärgert vom Gerede der Genossen, verärgert auch über die stickige Luft in der U-Bahn, über England und die ganze Welt. Er schläft ein und träumt von einer Welt, die anders, besser ist. Nirgendwo liegt im Innern. Utopia ist Produkt der Fantasie. Morris mochte auf geschichtliche Gesetzmäßigkeiten allein nicht trauen. Leise Ironie prägt die einleitenden Kapitel. In der Träumerei verbergen sich auch die Vorlieben des Autors. Nicht jeder Gedanke soll stichhaltig sein. Morris schildert eine nachrevolutionäre Gesellschaft, das England des Jahres 1960. Die Industriemetropolen des 19. Jahrhunderts sind verschwunden, geblieben sind Kleinstädte und Dörfer. Die meisten Menschen sind Handwerker, nur die Stubenhocker unter ihnen beschäftigen sich mit Wissenschaft oder Literatur. Die Isolation der Menschen ist aufgehoben. Man betrachtet jeden Menschen als Nachbarn, als Gast, der jederzeit willkommen ist. Die Gruppenbeziehungen bedeuten jedoch keineswegs Kollektivierung menschlicher Regungen. Auch in der Welt von Nirgendwo gibt es neben Liebe und Glück auch Eifersucht, Hass, sogar Verbrechen aus Leidenschaft. Morris fühlte sich nicht als Schulmeister der Menschheit. Er hat die wichtigsten Themen seines Buches, auch ernsthafter, weniger utopisch, in seinen Vorträgen behandelt. Zum Beispiel sollte nach seiner Vorstellung jeder Mensch verschiedene Berufe lernen und ausüben, damit der Druck, den jede gleichförmige Stereotype-Tätigkeit, wie sie die Arbeitsteilung in der Industriegesellschaft erzeugt, weitgehend verringert werde. Jeder Mensch soll körperliche und geistige Fähigkeiten entwickeln. In diesem Postulat bekundete sich keineswegs Rachsucht gegenüber denjenigen, die besser gestellt waren, vielmehr die eigene Freude an manueller Arbeit. Morris' Gedanke ist wohl nur in Ansätzen bis heute realisierbar, obwohl die Zahl der Menschen immerhin zunimmt, die im Laufe ihres Lebens mehrere verschiedene Berufe ausüben. Ob das freilich in jedem Falle eine Entlastung vom Druck des Einerlei bedeutet, ist fraglich. Morris' anderes Lieblingsthema war etwas weniger kompliziert, die Umweltplanung. Sie bedeutete für ihn die Zusammenfassung aller praktischen Künste. Damit kam er auch auf ein Thema zurück, das sich mit seinem ursprünglichen Berufswunsch eng berührte, der Architektur. Er lieferte eine Theorie, die der Industriegesellschaft und zugleich den menschlichen Bedürfnissen Rechnung tragen sollte. In einem Artikel über die Fabrik der Zukunft aus dem Jahre 1884 heißt es: Produktionsgebäude kann man ohne Mühe schön gestalten. Denn schön kann jedes Gebäude sein, das seinem Zweck entspricht und aus gutem Material gebaut ist. Unsere Werkhallen werden auf ihre Weise schön sein, ohne dekoratives Schmuckwerk, das wir heute zuweilen sehen und das doch nicht die Hässlichkeit verdecken kann. Außer den Produktionsgebäuden wird unsere Fabrik noch andere Gebäude aufweisen, bei denen Ornamentik am Platze ist. Eine Speisehalle, eine Bibliothek, eine Schule, verschiedene Räume für wissenschaftliche Arbeit. Morris' Vorliebe für die Zweckform weist auf Ruskin zurück. Er dachte dabei keinesfalls an die modernen Glas- und Stahlkonstruktionen der zeitgenössischen Architekten. Morris schwebten eher alte Bauernhäuser oder Manufakturen wie Merton Abbey vor. Solche Vorstellungen, wie Morris sie entwickelte, hätten ein Industriezentrum wie das von Coketown unmöglich gemacht. Industriearchitektur bedeutete für ihn, in Gebäudeensembles zu denken, Umwelt in größerem Rahmen aktiv zu gestalten. Morris dachte auch über das Wohnhaus der Zukunft nach, aber wichtiger waren für ihn bei der Gestaltung der Wohnviertel Gärten und Grünanlagen. Die Kindheitserinnerungen mochten eine große Rolle spielen. Die Villa des Vaters lag nahe bei Epping Forest, den er als Kind abenteuerlustig durchstreifte. Auch als erwachsener Mann gewöhnte Morris sich kein touristisch distanziertes Verhältnis zur Natur an. Ihn interessierte Florenz oder Venedig weniger als die unberührte isländische Einsamkeit, wilde, unwegsame Natur. Gärten und Grünanlagen konnten das Erlebnis solcher Reisen nicht ersetzen, aber doch vielleicht an die verlorene Natürlichkeit erinnern, wenn nur die Gesellschaft ihre prüde Zurückhaltung aufgeben würde. Morris schrieb: Ich glaube, sagen zu können, dass ein großer Teil der Bevölkerung unter den Bedingungen unserer Zivilisation kaum weiß, was das bedeutet, mehr Freude am Leben zu haben, sich an der Bewegung der eigenen Glieder, an der Übung der körperlichen Kräfte zu freuen, gleichsam mit Sonne und Wind und Regen zu spielen, sich wieder darüber zu freuen, die Begierden des Lebewesens Mensch zu befriedigen, ohne Furcht, sich zu erniedrigen oder etwas Falsches zu tun. Die Versöhnung von Zivilisation und Natur, um die es Morris ging, ist sicherlich mit umweltplanerischen Aktivitäten allein nicht zu erreichen. Die innere Distanz zu allem Natürlichen ist auch nicht auf einmal aufzuheben. Hier könnten manche modernen Therapieverfahren der Psychoanalyse, wie das Psychodrama, nützliche Hilfestellung leisten. Hier kann vielleicht unsere Zeit die Diskussion auf einer nachviktorianischen Stufe weiterführen. Das bedeutet freilich nicht, dass die Initiativen von damals kein Interesse mehr für uns hätten. Das bemerkenswerteste praktische Resultat, das Morris' Theorie einer Zivilisation hatte, die auf den Gärten aufbaute, war das Projekt der Gartenstadt, das der Architekt Ebenezer Howard wenige Jahre nach Morris' Tod 1898 entwickelte. Er legte in einem Buch einen Neubesiedlungsplan für ganz England vor. Er regte an, Gartenstädte zu gründen, die die acht- und planlos gebauten Industriestädte mit der Zeit verdrängen sollten. Howard entwickelte dabei Grundsätze moderner Stadt- und Umweltplanung. Die Gartenstadt der Zukunft, so forderte er, musste von breiten Grüngürteln durchzogen sein. Das Industrieviertel müsste an der äußersten Peripherie liegen. Umschlossen sein musste jede Stadt von Acker- und Weideland, das der Stadt gehörte. Sie durfte es verpachten, aber niemals verkaufen. Lässt man einmal den letzten Punkt, den Howard mit allerhand abstrusen Berechnungen und Beweisen mit marktwirtschaftlichen Grundsätzen zu vereinen sucht, beiseite, so ist seine Gartenstadt doch inzwischen ein Modell für kommunale Umweltplanung geworden. Sein Konzept ist freilich gemessen an den großen Forderungen Ruskins und Morris ein Kompromiss. Die Gestaltung des Arbeitsprozesses reflektiert Howard nicht mehr. Howards Idee hatte jedoch in praktischer Hinsicht mehr Bedeutung als Ruskins und Morris' Entwürfe. Er gründete eine Gesellschaft, die bereits 1903 so viel Kapital besaß, dass sie 50 Kilometer von London entfernt das Terrain für den Bau der ersten Gartenstadt erwerben konnte. Breite Parkgürtel schirmten die Wohnviertel vom Industrieviertel ab. Die Wohnhäuser, Vier- und Zweifamilienhäuser meist, waren durchaus nicht reizlos. Man befolgte jenes Prinzip der Variation, das Morris und Webb so nachhaltig vertreten hatten. Die Gartenstadt besaß ein lebendigeres Stadtbild als Birmingham oder Sheffield. Im Laufe der Zeit wurden weitere Gartenstädte gebaut. Dieser Pragmatismus stiftete auch eine Tradition. Noch heute wird nach Ansicht von Fachleuten in England Vorbildliches auf dem Gebiet der Flächensanierung geleistet. Die Gesetzgebung gegen die Umweltverschmutzung, die in den 30er Jahren erarbeitet wurde, war ebenfalls beispielhaft. Es bleibt abzuwarten, ob die gegenwärtige Diskussion einen solch pragmatischen Ausgang nehmen wird. Oder ob die Enttäuschung darüber, dass sehr viel weniger durchsetzbar ist, als man erträumt, in Resignation umschlägt. Am Ende vielleicht sogar in die schwarze Utopie, die Lust am Untergang. Vielleicht ist Morris' Werk auch für uns neu zu entdecken. George Bernard Shaw ging in seinem Urteil sehr weit, als er behauptete, dass die Werte, um die Morris denken kreiste, größere Bedeutung für die Zukunft hätten als die marxistische Mehrwert- und Ausbeutungstheorie. Wir müssen über die Schönheit der Erde wachen. Sie hörten einen Beitrag von Joachim Campe über die heutige Ökologiediskussion im Spiegel der Viktorianischen. In der Regie von Klaus Stieringer sprachen Gerd Hauke, Christian Rode und der Regisseur. Redaktion Wendt Kessens.